Verteilen. Steuerfreistyle, meine Freunde sind high. Ich will Gold um meinen Hals und Erfolg in der Schweiz. Ausbildung jock, ja, sollte nicht sein. Guck, er raubt deine Kasse, haut auf die Kacke. Kauf deiner Frau eine Traumlederjacke, hier, Alex. Ich brauch keine Masche, nur ein Haus mit Terrasse und ne Faustfeuerwaffe. Oh, ich hab ne Klatsche, B, du bist ne Fliege. Ich lebe diese Schiene mit, alles inklusive. Meine tägliche Devise, eine eklige Routine. Rede nicht von Liebe, gib mir Knete für die Miete. Jeden Tag ausdrücken, jeden Tag Krise. Jeden Tag Kopf ficken wegen der Schmiere. Guck, ich bin frei, heute leg mich auf die Wiese. Morgen dreh ich Ziese hinter schwedische Gardine. Schnapp mal das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga, gib ihm was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil wieder in der Nachbarschaft. Schnapp mal das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga, gib uns was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil ist fehlt in der Nachbarschaft. Wow, Jesus, Topscouter Baby. Rund um den Block, kein Bock auf die CVs. A, frische Nikes, B, Lipton Iced Tea, B.I.G. Hypnotize me, Top 10 Rapper hier, Fortset lecker. Immer noch kein Label, aber trotzdem besser. Mir geht's nicht um Fame, nein, mir geht es um Klunker. Kiez hoch und runter, Mercedes 500. CL500, Mädels voll Nummer, bei Fans wird gepunkert. Kundschaft, Umsatz, steuer mein Schwanz. Kinder werden Gangster statt Feuerwehrmann. Digga, was wollen alle diese Leute von mir? Morgen bin ich tot, also heute riskier. Euros kassieren, polnisches Bier. Joints konsumieren, Erfolg tätowieren. Schnapp mal das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga, gib ihm was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil wieder in der Nachbarschaft. Schnapp mal das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga,